Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. Thank you.

Hits der 80er, der 90er und die besten Hits von heute. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Taca, taca. Hallo, hier ist Sven Sandbote aus dem Radio Kiepenkerl-Team. Egal, ob Sie für Ihre Familie den Haushalt auf Vordermann bringen oder aber im Job gucken, dass der Laden läuft. Ich begleite Sie mit mehr Musik durch Ihren Vormittag im Kreis Coesfeld. Für Sie gibt's Kulthits und das Beste von heute. Relax, don't do it, when you wanna go to it. Relax, don't do it.

tea. I'm a lack of answers. I need coming back home and it don't feel the same. My life played words onto a page for you. And you never knew my name. noch mehr von der besten Musik jetzt. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Sunset.